Der stellvertretende Vorsitzende des Zentralpräsidiums des Generalverbandes der Japan-Koreaner, Nam Sung-ho, veröffentlichte am 19. Januar eine Stellungnahme und begrüßte darin den Aufruf der gemeinsamen Konferenz der Regierung, Parteien und Organisationen der DVK dazu, die starke Kraft der koreanischen Nation und ihren Willen zur Einheit zur Geltung zu bringen und dadurch einen breiten Weg für die selbstständige Landeswiedervereinigung zu eröffnen. Er unterstrich, er sei fest davon überzeugt, dass die Wiedervereinigungsbewegung Koreas dann triumphieren werde, wenn man an der Neujahrsansprache von Marschall Kim Jong-un als programmatische Richtschnur und als Banner des Kampfes festhalte. Er unterstütze im Namen aller Funktionäre des Generalverbandes der Japan-Koreaner und Landsleute voll und ganz den Aufruf.